1 Live Infos. Mit Jan Bungertz um 18 Uhr. Merkel will keine Neuwahlen. Dortmund und Schalke spielen spektakulär unentschieden und das Wetter bleibt oft nass. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn wir mit dem Ergebnis nichts anfangen können, dass wir die Menschen wieder bitten, neu zu wählen. Bundeskanzlerin Merkel bleibt dabei. Sie will schnell eine neue Regierung bilden, trotz der gescheiterten Gespräche mit FDP und Grünen. Sie hat bei einem Parteitreffen in Mecklenburg-Vorpommern gesagt, dass sie Neuwahlen für falsch hält. Kommende Woche treffen sich CDU-Chefin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Schulz mit Bundespräsident Steinmeier. Dann könnte es auch um eine Neuauflage der Großen Koalition gehen. Belästigung. Frankreichs Präsident Macron will Frauen besser vor Gewalt schützen. Dazu plant er neue Gesetze. Zum Beispiel soll ein Bußgeld eingeführt werden für sexuelle Belästigung auf der Straße. Die neuen Maßnahmen sollen es auch Opfern von Gewalt einfacher machen, sich bei der Polizei zu melden, zum Beispiel im Netz. Laut einer neuen Umfrage in Frankreich ist sexuelle Belästigung ein Problem, von dem viele Frauen betroffen sind. Braunkohleabbau. Die Polizei bereitet sich auf neue Probleme im Hambacher Forst vor. Grund ist das Urteil vom Verwaltungsgericht gestern in Köln. Das hat erlaubt, dass der Wald weiter abgeholzt werden darf für den Braunkohletagebau. Die Polizei geht davon aus, dass es deswegen jetzt zu noch mehr Protesten im Hambacher Forst im Kreis Düren kommt. Revierderby. Schalke hat in der Fußball-Bundesliga eine beeindruckende Aufholjagd zu Gast beim BVB geschafft und noch ein Unentschieden rausgeholt. 4:4. Aus dem Stadion in Dortmund berichtet Burkhard Hupe. Es war ein Derby für die Geschichtsbücher, denn Dortmund führte zur Pause mit 4:0, hatte alles im Griff, um dann fast alles wieder herzugeben. Schalke spielte im zweiten Durchgang wie entfesselt, setzte alles auf eine Karte und Dortmund wusste keine Antwort mehr. Dortmund schwamm und in der Nachspielzeit war es Naldo mit einem fulminanten Kopfball, der den Endstand von 4:4 besorgte. Einen Sieg gab es für Leverkusen bei Eintracht Frankfurt 1:0. Außerdem spielten Augsburg-Wolfsburg 2:1, Leipzig-Bremen 2:0, Freiburg-Mainz 2:1. Und in einer halben Stunde empfängt Gladbach in der Fußball-Bundesliga noch die Bayern. 1 live. Sektorwetter. Der Abend bringt neuen Regen, vor allem im Westen von NRW. Im Sauerland und in der Eifel kommen Graupel oder sogar Schnee runter. Die Temperaturen gehen auch runter auf +3 bis -3 Grad in den Bergen. Auch morgen wird's nass kalt mit Regen und Schneeregen. Dazu in Solingen und Olpe höchstens 4 Grad, in Schwerte, Gütersloh und Aalen bis 6 Grad. Die neue Woche startet ähnlich. Stauschau. Autobahn 4 von Köln nach Aachen zwischen Elsdorf und Merzenich. 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Da ist nur eine Spur frei. Rechnet mal eine Dreiviertelstunde obendrauf. A43 Wuppertal Richtung Münster zwischen Recklinghausen-Hochlamark und Herten 5 Kilometer. Die B57 Aachen Richtung Mönchengladbach zwischen Rheindahlen und Mönchengladbach-Holt. 1 Kilometer Stau und noch B264 Köln Richtung Aachen zwischen Blatzheim-West und Düren 2 Kilometer. Gold. Hallo alle, hier ist Freddy Schürheck. Das, also, hat Robert Meyer vorhin um 6:15 gesagt. Leider nein, leider gar nicht. Der Benny Bauerdick ist hier. Hey, ich war gestern auf einer mega guten Party. Das sage ich jetzt nicht, um euch irgendwie den Zahn lang zu machen. Also ihr geht ja vielleicht nachher an einem Samstag auch noch feiern. Nee, ich will irgendwie nur erklären, warum ich heute so eine ultra tiefe Stimme habe. Why are you keeping me at a distance? All I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Love me, say so.

Ja, drin geht also gern feiern an einem Samstag, läuft. Feiern kann der im Übrigen ja auch, wenn der am 7. Dezember tatsächlich eine 1Live-Krone gewinnt. Der ist nämlich nominiert in der Kategorie Bestes Album. Rin hat uns die Woche besucht und wir wollten mit ihm mal über die perfekte Party sprechen. Und die fängt ja meistens an mit dem Vorglühen, richtig? Man sitzt da einfach in irgendeiner Wohnung von irgendeinem Homie, trinkt und entweder hat man so Bluetooth-Boxen oder jemand hat gescheite Boxen am Start und dann macht man halt mit dem Handy Musik an und man freut sich und irgendwer sagt, boah, krass, oh ja, man, der Track jetzt, geil, und man kommt immer mehr in Stimmung. Richtig so, ja, und dann brauchst du ja nur noch das richtige Getränk dazu. Gerade Gin Tonic. Man hat ja auch irgendwann alles mal durch, ne? Man hat ja auch dann irgendwann mal einen Absturz irgendwie auf irgendetwas und mag es dann nicht mehr, kennt man ja auch. Also ich kenne es nicht. Ich stürze niemals ab. Das ist mir noch nie im Leben passiert. Nie. Also vielleicht so ein, zwei Mal, vielleicht auch gestern. Aber naja, gut. Man muss halt früh genug einfach den Absprung schaffen. Richtiger Zeitpunkt, die Party zu verlassen, ist für Rin ganz klar. Moralisch gesehen sollte der immer eigentlich so 4 sein, weil danach passieren meistens die Dinge, die dann Konsequenzen haben. Aber ja, meistens war es bei uns auch halt der Moment, wenn man kein Geld mehr hatte. Ja, es ist, dann sollte man definitiv auf jeden Fall die Party verlassen. Also, wir haben im Partycheck mit Rin gelernt, vortrinken mit Bluetooth-Boxen geht voll ab, dazu Gin Tonic trinken und ja, um 4 lieber nach Hause gehen, weil man dann nur noch Scheiße macht. Hätte ich gestern auch machen sollen. Rin, ich werde dich aber tatsächlich auch nochmal dran erinnern, ne? Bei der 1Live Krone Aftershow Party. Da ist er ja nominiert in der Kategorie. Shorty ist so high und sieht Liebe über. Ey. Shorty ist so high und sieht Liebe über. Ey. Shorty ist so high und sieht Liebe über. No, no. Ey. Shorty ist so high und sieht Liebe über. Ey. Ey. Shorty hat einen Teil im System. Shorty hat einen Teil im System. Shorty ruft mich an. Nokia 8210. Sie ist in der Schlange vorm Boiler Room. Sie ist in der Schlange vorm Boiler Room. Sie will Gästeliste rein, ey. Sie will Gästeliste rein, ey. Sie will zu Skeptans Bergheim. Sie will zu Skeptans Bergheim. Sie ist so allein, will ein Teil, ey. Sie ist so allein, will ein Teil, ey. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Ey, ja. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. No, no, ey, ja. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. No, no, ey, ja. No, no, ey, ja. Shorty, baby, hörst du gerne ASAP? Shorty, baby, hörst du gerne ASAP? Und sie färbt die Haare grün, ey. Und sie färbt die Haare grün, ey. Vintage Yves Saint Laurent. Vintage Yves Saint Laurent. Und sie geht immer zu Romana. In ihrem Zimmer ein Katana. Sie will einen Molly in den Drink Cup. Sie will einen Molly in den Drink Cup. In ihrem Schotterbeck ihr Herz, ey. In ihrem Schotterbeck ihr Herz, ey. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Ey, ja. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Ey, ja. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. No, no. Ey, ja. Ey, ja. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. No, no. Shorty fühlt sich so allein. Und deshalb schmeißt sie noch ein Teil. Oh no. Shorty fühlt sich so allein. Und deshalb schmeißt sie noch ein Teil. No, no. Nie Liebe von daheim. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.

Stammgast, muss man sagen. Und wir haben euch diese Woche noch von einem neuen Festival erzählt, das es 2018 zum ersten Mal geben wird, präsentiert von uns, 1Live. Es ist das 1Live Popfest in Gelsenkirchen, ein eintägiges Festival, was es irgendwie bei uns im Sektor so bisher noch nicht gibt. Und mit dabei sind unter anderem Clean Bandit und Macklemore. Ich würde mal sagen, es wird eine ziemlich fette Festivalsaison. Und da kommen 2018 wirklich große Stars zu uns in den 1Live-Sektor. Manchmal direkt die Kollegin anrufen und sagen, dass ich da gar nicht arbeiten kann. Gold in 1Live. Sorry, das will ich mir nicht entgehen lassen. Neu für den Sektor. Offenbach vs. Nick Waterhouse. 1Live. Laughing gas, these hazmats, fast

Jazz Live DJ Session. Immer Samstag auf Sonntag von 0 bis 3 und nur in 1 Live. 1 Live. Stauschau. 6:30 A4 Köln Richtung Aachen zwischen Elsdorf und Nerzenich 4 Kilometer Stau. Da ist wegen Bergungsarbeiten nur eine Spur frei. Ihr müsstet eine Dreiviertelstunde mehr mitbringen. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dortmund-Barob und Kreuz-Bochum 7 Kilometer stockend. Die 43 Wuppertal Richtung Münster zwischen Recklinghausen-Hochlermark und Herten 1 Kilometer Stau. Und noch B54 Dortmund Richtung Lüdenscheid zwischen Dortmund-Wellinghofen und Dortmund-Süd 4 Kilometer stockend. Eins live. Gold. So, hallo, hey, der Benny Bauerdick ist hier. Wir reden gleich über Hotte Girls, über Models, über Frauen, die gut aussehen. Deswegen habe ich mir auch mal so eine in etwa ungefähr in ins Studio geholt. Laura Dahm aus dem 1Live Pop-Team ist hier. Guten Tag. Guten Tag, guten Abend. Und wir haben uns ja quasi heute, haben wir gesagt, komm, wenn wir schon über Models reden, da können wir uns auch mal fashionmäßig, passen wir uns da ein bisschen an. Ne? Ist richtig schön heute. Wir sind beide in Jogginghose gekommen. Ja. Nicht abgesprochen. Nein, tatsächlich nicht. Und Laura hat sich auch 5 Tage nicht die Haare gewaschen, hat sie schon erzählt. Kann man mal machen. Hashtag Trockenshampoo, ne? Ja, absolut. Das geht alles. Ja. Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, ich wasche mich nicht. Ich gehe schon auf Duschen. Eine sehr reinliche, die Laura Dahm. So, und über die richtigen Fashion Models reden wir dann gleich hier in 1 Live Gold. 1 Live. 1 Live. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been lying. And I never had someone to come on. Ooh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the stars. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your body. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for so long. I've been quiet for so long. I've been quiet for so long. But I'm not asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for too long. We fought long enough, and we were holding ropes, but I'm tied to love, saying, if we had a moment we could ignite, instead it seems we're trying hard to start a fight. Along these streets you read my words in the night, you hear me call. Let me come home to you. let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in? Home again. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in? Home again. Science Live mit dem Bauerdick, heiße Models, riesige Flügel und knappe Dessous. Ja, der Traum von vielen Männern und auch Frauen, was man da jedes Jahr auf der Victoria's Secret Show sehen kann. Langweilig ist es für viele sowieso nicht. Noch spannender wird es aber, wenn da Pannen passieren. Laura Dahm aus dem 1 Live Pop Team, sind Pannen passiert diese Woche bei der Show in Shanghai? Ja, du kannst dich freuen. Ein Model hat sich so richtig lang gemacht. Die hatte so eine mega lange weiße Schleppe, sah cool aus, hat das Model dann aber doch so ein bisschen überfordert. Die ist nämlich so richtig mit ihren High Heels hinten drin hängen geblieben und dann voll hingelegt. Die tun mir dann ja immer so ein bisschen leid. Ist ihr denn irgendwas passiert? Schwer verletzt oder so? Nee, sie lebt noch. Alles gut. Schien ihr zwar mega peinlich zu sein, aber sie ist wieder aufgestanden und einfach weitergelaufen. Ah, was glaubst du, was die sich ärgern wird, ne? Einmal so eine Show laufen echt, und dann das. Aber hier, aufstehen, weiterlaufen, so tun, als wäre nichts gewesen, das ist doch das Beste, oder? Auf jeden Fall. Und das Gleiche hat auch Model Bella Hadid gemacht, also nicht aufgestanden. Die hatte so eine knappe silberne Corsage an, hat beim Tanzen allerdings nicht aufgepasst, hat so die Hände hochgerissen und zack, Nippelblitzer. Aber auch da, ne, einfach schön weggelächelt. Und vielleicht haben es auch gar nicht alle mitgekriegt, nämlich während Bella gelaufen ist, ist auch Harry Styles aufgetreten. Ja, stimmt, der hat ja performt für Katy Perry, die sollte eigentlich kommen, hatte aber doch, weil sie ja wohl mal die chinesische Regierung gedisst hat, irgendwie kein Einreisevisum bekommen, ne? Und bei Harry, ist der von der Bühne gefallen oder so, oder keine Pannen? Nee, keine Pannen, also Harry Styles ist weder gestürzt, noch gab es bei ihm Nippelblitzer und der wirkte auch, und der wirkte auf jeden Fall auch recht entspannt. Und dabei hätte man bei Harry Styles jetzt sogar verstanden, wenn der abgelenkt gewesen wäre. Mhm. Bei dieser Show, da sind nämlich, Achtung, 3 Ex-Freundinnen von ihm mitgelaufen. Das ist auch eine unangenehme Situation, ne? Die werden backstage bestimmt schön über den abgelästert haben. Mhm. So, aber für ein Model war es ja tatsächlich auch die letzte Show bei der Victoria's Secret Show. Genau, Alessandra Ambrosio, die war 17 Jahre dabei, ist jetzt aber wirklich zum letzten Mal bei der Victoria's Secret Show mitgelaufen. Mittlerweile ist sie aber auch 36 und will sich jetzt auf was Ernstes konzentrieren, aufs Schauspieler. Ach, guck an, ja, Wahnsinn. Model Kendall Jenner hat dieses Jahr ja auch ausgesetzt. Sie war bei der Show nicht dabei. Aber die Kohle hat sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht nötig, ne? Nein. Warum? Darüber reden wir in einer guten Stunde hier in 1 Live Gold. You took my heart and you held it in your mouth.

Malibu to Paribu. Yeah, I can have the big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch and wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Was ein Sektor-Derby vorhin in der Fußball-Bundesliga, ja. Das ist Fußball, wie, glaube ich, ja, die ganze Welt liebt. Nach der ersten Halbzeit waren wir schon totgeschrieben, totgeglaubt. Ja, bis der Trainer einfach in der Halbzeit die passende Mutte gefunden hat. Er hat uns einfach gesagt, wir sollen die erste Halbzeit vergessen und in der zweiten Halbzeit nochmal neu auftreten. Ja, das haben sie dann gemacht. Ralf Fährmann, Torwart der Schalker, war das. Die standen im Spiel gegen den BVB vorhin 4:0 in Rückstand und haben dann tatsächlich noch aufgeholt. 4:1, 2:3 und in der Nachspielzeit dann sogar noch das 4:4. Wie man sich beim BVB darüber ärgert, das hört er gleich unter anderem in den 1Live-Infos.